Deutschlandradio Kultur. Länderreport. Querfeldein. Ich meine, das ist halt meine Philosophie auch, nicht? Was zählt im Leben ist die Tat und nicht das Reden darüber. Genau, und deswegen wollen wir heute handeln hier bei Querfeldein. Wir gehen raus in die Natur, treffen den eben gehörten Teebauer Grotzke auf Rügen, fahren mit dem Planwagen wie vor 200 Jahren durch Brandenburg und gehen dahin, wo es brodelt und stinkt. Und damit ist nicht die SPD-Zentrale gemeint, auch wenn Sigmar Gabriel diesen Leitspruch verfolgt: Wir gehen in den Kuhstall. Der hat ein schlechtes Image und deswegen schickt die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen Schulkinder zur Melkanlage. Massentierhaltung, da werden die Kühe ja auch oft gegenseitig gebissen oder so und dann wird die Milch ja auch nicht so gut, weil dann kann das ja den Menschen auch nicht gerade gut gehen dadurch. Ja, also es sollte den Kühen halt schon gut gehen und es ist halt auch wichtig, wo das herkommt. Also zum Beispiel, wenn die Kühe jetzt ganz krank waren und davon wird Essen gemacht, das würde ich dann jetzt nicht so gerne essen, weil da könnte ich ja auch krank von werden. Jule, Luca und die Stalloffensive. Gleich in Querfeldein, der bunten Ausgabe des Länderreports am Monatsende. Ich bin André Zanto und das ist Mama's Gun mit People on the Run. Die Milchquoten sind weg. Seit diesem April schreibt die EU den Bauern nicht mehr vor, wie viel oder wenig sie produzieren dürfen. Das sorgt derzeit für ein Überangebot. Und so ist der Liter Milch im Supermarkt schon für 70 Cent zu haben. Bei den Bauern bleibt davon etwa ein Drittel übrig, zu wenig, um Milch ordentlich in Deutschland zu produzieren, sagt der Bundesverband der Milchviehhalter und lässt ab heute durch Deutschland Traktoren fahren, um die Bürger darüber zu informieren. Dem Preisdruck begegnen viele Landwirte mit immer größeren Betrieben. Massentierhaltung ist die Regel. Und regelmäßig sorgt das auch für unliebsame Schlagzeilen in den Medien. Das kommt auch bei den Kindern schon an und die hänseln manchmal sogar ihre Klassenkameraden vom Bauernhof. Dagegen wollen das Land Niedersachsen und ein Förderverein für regionale Umweltbildung etwas tun, indem sie Schulkindern den Kuhstall zeigen, ohne Bauernhofromantik. Alexander Budde war dabei auf einem Bauernhof bei Holdorf im Landkreis Vechta und hat sich als Vorbereitung nochmal die letzten Lebensmittelskandale angesehen. Dioxinbelastetes Schweinefleisch ist möglicherweise bis zu den Verbrauchern gelangt. Und obwohl dieses Problem seit langem bekannt ist, werden vor allem in der Tiermast Antibiotika noch massiv eingesetzt. Aus Rumänien soll das Pferdefleisch stammen, das in Lasagne und Hamburg. Zu wenig Tierwohl im Stall, aber zu viel Gülle auf den Feldern und zu viel Antibiotikum im Fleisch. Für ihr schlechtes Image machen Bauernverbände, insbesondere die vielen Medienberichte über Missstände und gequälte Kreaturen, verantwortlich. Agrarindustrie! Wir haben es satt! Doch der gemeine Konsument bleibt knausrig, greift gern zu den billigsten Lebensmitteln und so wachsen die Betriebe weiter. Denn wer als Landwirt in der Branche finanziell überleben will, setzt auf Masse. Der Schlachtruf gegen die sogenannte industrielle Massentierhaltung heißt: Wir haben es satt, und wird regelmäßig im Mastland Nummer 1 gerufen. In Niedersachsen protestieren Bürger zu Tausenden gegen riesige Stallbauten und neue Schlachtfabriken. In welcher Gruppe gibt es denn kein schwarzes Schaf? Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil beunruhigen Berichte, die landwirtschaftliche Erzeuger und Konsumenten spalten. Kürzlich schlugen sogar die Landfrauen Alarm. Bauernkinder werden in der Schule gemobbt. Also reagierte die rot-grüne Landesregierung. Kinder in den Stall heißt das Motto, um neues Vertrauen zu schaffen. Ich glaube, Landwirtschaft muss natürlich daran arbeiten, transparenter zu werden, auch ein Gefühl dafür zu vermitteln. Ja, wie kommt eigentlich ein Käse zustande? Und wie geht's der Kuh, die am Anfang dieses Prozesses steht? Ich mache jetzt die Melkmaschine an. Auf das dritte hinter euch, nur euch. So, gerne die Nicole jetzt zum Meuten geht, würde ich einmal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Mechthild Heil erklärt einer Meute von 5 Klässlern, wie die schwarz-weiße Holsteiner Kuh Nicole ihre Milch an die Maschine abgibt. Präzisionsarbeit im Melkstand. Beherzt koppelt die Bäuerin das Melkzeug an das Euter der Kuh. Wenig später dürfen auch die Besucher vom Gymnasium Damme mit anpacken. Die Marie darf mal eine Zitze einsprühen. Nimm mal die hintere. Also Milch ist ja ein Naturprodukt und es ist ganz natürlich, dass ein paar Keime in der Milch drin sind. Wir kühlen die Milch jetzt ganz schnell ab auf 4 Grad Celsius und dann sind diese Keime quasi schlafen gelegt. Qualzucht, Turbokühe, bei solchen Begriffen fühlen sich konventionell wirtschaftende Landwirte wie Mechthild Heil pauschal an den Pranger gestellt. Sie listet auf, was aus ihrer Sicht zum wachsenden Misstrauen der Konsumenten beigetragen hat. Die aus Hygienegründen hermetisch abgeriegelten Ställe etwa oder Schulbücher, die schon den Kleinsten eine Idylle vorgaukeln, die es in der modernen Produktion längst nicht mehr gibt. Meine Tochter musste damals im Biologieunterricht auch so einen wunderbaren Satz auswendig lernen, um dann eine einzelne Arbeit zu bekommen. Ich glaube schon, dass diese öffentliche Diskussion, die wir jetzt haben, dass die einige junge Leute davor zurückschrecken lässt. Das macht mir ja auch keinen Spaß, ständig in der Kritik zu stehen, ständig das Gefühl haben zu müssen, dass ich mich irgendwo rechtfertigen muss. Mechthild Heil und ihr Mann bewirtschaften 70 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Auf ihrem Hof im niedersächsischen Holdorf halten sie 50 Milchkühe und deren weibliche Nachzucht. Zum Betrieb gehört auch eine Schweinemast mit 1300 Tieren. Felix, der Sohn, soll das hier alles einmal übernehmen. Doch jetzt steht der 22-Jährige breitgrinsend im Stall. Der gelernte Mechatroniker schaut zu, wie sich der Nachwuchs vor durstigen Kälbern drängt. Also ein paar Kinder dann auch hier. Die kennen das halt nicht mehr so. Und wenn dann zum Beispiel Schweine abgeholt werden, Schlachter, die hängen sich dann auch ein bisschen an den LKW oder sagen dann halt, ich esse nie wieder Fleisch. Das ist dann halt die Hysterie, wenn gerade der LKW wirklich da steht. Ja, das legt sich dann alle im Laufe des Tages. Es ist so warm, aber das vibriert auch so komisch. Sie schmusen gern mit Hühnern, doch die Kinder aus dem Nachbarort geben sich keinen Illusionen hin. Wachsen oder weichen, so lautete im Landkreis Vechta mit seinen riesigen Tierbeständen jahrzehntelang die Devise. Alle Einwohner sind mit Millionen Hühnern, Schweinen und Rindern in der Nachbarschaft aufgewachsen. Ja, also es sollte den Kühen halt schon gut gehen und es ist halt auch wichtig, wo das herkommt. Also zum Beispiel, wenn die Kühe jetzt ganz krank waren und davon wird Essen gemacht, das würde ich dann jetzt nicht so gerne essen, weil da könnte ich ja auch krank von werden. Massentierhaltung, da werden die Kühe ja auch oft gegenseitig gebissen oder so und dann wird die Milch ja auch nicht so gut, weil dann kann das ja den Menschen auch nicht gerade gut gehen dadurch. Ich habe auch bei unseren Nachbarn nur gesehen, also dass die auch zusammen immer ganz nah mit Ketten und so alle fest waren. Und hier waren die auch frei und so, aber dafür haben die hier keine Wiese. Also ich weiß jetzt auch, wie die Kühe halt, also wie die richtig leben. Und eigentlich ist das ja eigentlich hier voll gut. Bauernkinder würden sie nicht mobben, versichern sie mit Inbrunst. Doch Landwirt sein, das können sich die wenigsten Besucher am Ende ihrer Expedition vorstellen. Auf den Nachwuchs kommt es an, sagt Mechthild Heil. Die Kinder, meint sie zufrieden, hätten sich als mündige Verbraucher präsentiert. Wir wollen keine Hofidylle zeigen, aber ich möchte natürlich schon zeigen, dass ich meine Tiere auch mag. Also ich arbeite ja dafür, jeden Tag von morgens bis abends, dass es meinen Tieren gut geht. Und das ist natürlich schon auch eine bittere Erfahrung, wenn ich dann die Zeitung aufschlage und mal wieder darüber lamentiert wird. Das kränkt einen natürlich schon. Mechthild Heil, Landwirtin aus Niedersachsen, die Schulkinder in ihren Kuhstall holt, um das Leben der Nutztiere ohne Bauernhofromantik zu zeigen. Auf Initiative des Fördervereins Regionale Umweltbildung Agrarwirtschaft in Vechta. Ganz viel Romantik gibt es beim norddeutschen Bauer Heinz Grotzke. Der 86-Jährige baut Blumen und Kräuter an, um sie zu Tee zu verarbeiten. Nicht in China oder Indien, sondern auf Rügen. Da, wo der Wind ordentlich weht, aber im Boden offenbar viel Kraft liegt. Zur Unterstützung kommen jetzt in den Sommermonaten zur Ernte immer zwei Schweizerinnen vorbei, die ihren Urlaub auf dem Teefeld verbringen, auf den Knien. Nathalie Nat-Aboni hat das glückliche Trio auf Rügen getroffen, die ihren Gegenentwurf zur industriellen Massenproduktion leben. Am besten beide jetzt die Kornblumen und dann später noch die Gänseblümchen. Und ich fange an, die Apfelminze zu schneiden. Es ist früher Morgen. Die Blumen und Kräuter sind noch feucht vom Tau der letzten Nacht. Die drei Rentner tragen festes Schuhwerk, Sommerblusen und Strohhüte. Bald wird die Sonne auf ihre Köpfe und gekrümmten Rücken herunterbrennen und es gibt viel zu ernten. Irgendwie wächst hier mehr. Und ich meine, das sind Lichtkräfte und Bodenkräfte. Also irgendwie wird das hochgezogen. Dem Licht entgegen. Ja, dem das Licht ist so. Entgegen. Also das ist ein ganz besonderer Teil des Feldes hier. Das muss ich wirklich sagen, ich habe das noch nie gesehen, seit ich überhaupt so eine Pflanzung gesehen habe. Nun, da mögen Licht und andere Kräfte wirken, aber auch eine Menge Erfahrung. Heinz Grotzke beschäftigt sich schon seit seiner Kindheit mit Heilpflanzen und ihrem biologischen Anbau, seit über 70 Jahren. Gelernt hatte er damals bei Veleda, der Schweizer Unternehmensgruppe für anthroposophische Arzneimittel und Kosmetika. Dann wanderte der Norddeutsche in die USA aus und blieb 60 Jahre dort, gemeinsam mit seiner Frau. Ihre Demenz war 2003 der Anlass für das Paar, nach Deutschland zurückzukehren. 4 Jahre später verstarb sie. Und Heinz Grotzke wollte wieder tun, was er immer getan hatte, Kräuter und Blumen anbauen. In den USA war Grotzke ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er baute biologisches Gemüse an, entwickelte Farbmischungen für Stoffe und vertrieb anthroposophische Heilmittel. Das alles erzählt der 86-Jährige, während er die Apfelminze schneidet. Aber nur auf Nachfrage. Ich meine, das ist halt meine Philosophie auch, nicht? Was zählt im Leben ist die Tat und nicht das Reden darüber. Ein Leben ohne Kräuter und Blumen, für Heinz Grotzke unvorstellbar. Das sind ja die Düfte von diesen Kräutern, die man vermisst, wenn man sie nicht mehr hat. Obschon die Ernte mühsam ist, es wächst nun mal das meiste auf Kniehöhe. Das Schlimmste, was die Leute immer empfinden, wenn sie helfen, ist, dass alles im Bücken gemacht wird. Und die das nicht gewohnt sind, die haben natürlich Schwierigkeiten. Renate Biesel ist es gewohnt. Sie und ihre Freundin Irene Schneider machen seit Jahren Urlaub auf Rügen. Früher haben sie als Lehrerin in einer Waldorfschule in der Schweiz gearbeitet. Vor 3 Jahren lernten sie dann Heinz Grotzke auf der Insel kennen. Seither helfen sie ehrenamtlich mit. Im Urlaub nur am Strand zu liegen, das ist den Frauen zu langweilig. Renate Biesel, zierlich, braune, kurze Haare, beugt sich über tiefblaue Kornblumen. Ich habe das gerne, ganz still vor mich hin zu arbeiten. Und dann denke ich, ach, heute Nacht träume ich noch von dem Orange oder von dem Blau, von den Kornblumen. Und das Wetter, ob es jetzt windet oder jetzt kommt die Sonne, das ist einfach schön, wenn man das machen kann. Solange man sowas machen kann, das ist doch das Tollste, was es gibt. Ich kann mir keine sinnvollere Beschäftigung vorstellen. Wir machen zusammen und es ist auch nicht so gehetzt oder so stressig und jetzt müssen wir und im Akkord und so. Wir machen das manchmal zum Spaß. Wie viele Minuten gibst du uns jetzt für die und die Reihe? Es geht ja auch gar nicht bei uns ums Verdienen oder was hat das jetzt gebracht oder das ist ja vollkommen, sind vollkommen überflüssige Gedanken, sondern es kann damit etwas gemacht werden, was, so wie das der Heinz Grotzke eben sagt, was den anderen Menschen hilft. Mache ich mal weiter. Für seine Teemischungen studiert Heinz Grotzke auch Rezepte aus dem 16. Jahrhundert. Wahrhaftig und bescheiden sei er geblieben, sagt Irene Schneider, trotz seines immensen Wissens und seiner Erfahrung. Diese Sachen, die man hier findet, also auch Lavendel, diese Kombination, wie er Tee macht oder wie er eben zum Beispiel die Kräuter mischt, auch etwas ist, was sehr speziell ist und mir unbekannt vorher, völlig unbekannt. Seine Teemischungen verkauft Heinz Grotzke seit 3 Jahren an ausgewählte Läden auf Rügen und über seine Internetseite. Das Geschäft läuft. Nur wirklich effizient ist das Ganze noch nicht. Die Ernte müssen Grotzke und seine Helferin einmal quer über die Insel fahren, nach Göhren, wo der 86-Jährige wohnt. Dort schneiden sie die Apfelminze und andere Kräuter und legen die Kornblumen zum Trocknen aus. Dann müssen die verschiedenen Teesorten gemischt, verpackt und zu den Geschäften transportiert werden. Im Sommer auf den vollen Küstenstraßen sind diese Fahrten nun wahrlich kein Spaß für die fleißigen Rentner. Deshalb macht das eigentlich keinen Sinn. Außer man fährt zusammen. Dann kann man sich viel erzählen über das Leben und die Zukunft auch. Die Zukunft, die bereitet dem 86-Jährigen Sorgen. Er wird diese anstrengende Arbeit nicht ewig leisten können. Jetzt, wo er die Teeplantage aufgebaut hat und das Geschäft läuft, würde Heinz Grotzke gerne jemand Jüngeren finden, der sie übernimmt. Einen Romantiker, der sich daran freut, Schönheit zu schaffen. Bewerbungen bitte bei Heinz Grotzke persönlich abgeben in Göhren. Das liegt an der östlichen Küste der Insel Rügen und dort gibt es auch seinen Tee. Das klang jetzt alles schon sehr ursprünglich, es geht aber noch ursprünglicher. Wir fahren gleich mit dem Planwagen durch Brandenburg. Neil Young setzt bis dahin noch auf das Auto. I want to drive my car. I wanna drive my car. I gotta find some fuel. Die Uckermark. Bekannt für weite Landschaften, Windparks und Angela Merkel, die hier in Templin ihre Kindheit verbrachte, bevor sie zum Studieren nach Leipzig ging. Wie viele in den Jahrzehnten nach ihr auch. Weg aus der ländlichen Gegend, hin in die Metropole. Was Brandenburg bis heute zu schaffen macht, kann aber auch als Vorteil genutzt werden. Ein kleines Unternehmen bietet jetzt im Sommer Touren mit dem Planwagen an. Raus in die Natur wie vor 200 Jahren. Das lässt sich im Ruhrgebiet nicht machen, aber im Dorf Friedenfelde schon. Gerade mal 18 gemeldete Einwohner leben dort. Zwei Familien aus Oldenburg und Wuppertal kamen nun zu Besuch. Die Städte auf dem Land sitzen wir auf. Go West mit Dieter Bub. Ich sitze auf dem Kutschbock des Planwagens von Kai und Katja. Auf den hinteren Plätzen haben ihre drei Kinder Platz genommen. Vor uns sind Rosi, ein schwerer Kaltblüter, und die beiden Hunde Anton und Konrad. Hinter uns der zweite Planwagen, gezogen von Michel. Unser kleiner Trek ist auf staubigen Wegen durch Wiesenweiden und blühende Feldraine der Uckermark Richtung Westen. Die Reise in die Vergangenheit ist kein Spaziergang. Die Familien haben Abenteuerurlaub in Brandenburg gebucht. Erste Lektion, das Einspannen der Pferde. Tom fährt weg, durchgezogen. Schön darauf achten, dass der Schlauch mit bei ist. Und wird dann hier oben eingehangen. Ja? Dann haben wir den Zugstrang. Der führt immer zwischen Pferd und Schere. Niemals außen lang, sondern immer innen lang. Ja? Zum Anschirren gibt es für jedes Pferd eine Hafermahlzeit. Katja füttert Rosi. Schön stehen bleiben, Rosi. Ich sagte gerade, ich hoffe, meine Kinder wissen, wie sehr wir sie lieben. Der kleine Trek startet, die große Reise beginnt. Eine Herausforderung für die Greenhorns aus der Stadt. Fortbewegung mit Pferd und Wagen, das braucht offenbar viel Vertrauen. Das heißt, der hintere Wagen muss sich auf den vorderen Wagen verlassen. Ja, also der hintere Wagen sieht nicht, wann ein Berg kommt, der sieht nicht, wann es bergab geht und der sieht auch nicht, wann der andere Wagen einfach anhält. Ja, das merkt ihr dann, wenn das Pferd da reingelaufen ist. Die Planwagen sind zur ersten Station, den Weidegrund am See, unterwegs. Und wie ist es? Nachdem erstmal dreimal alle Esswaren aus den Schränken gefallen sind und wir die jetzt zusätzlich gesichert haben, läuft es jetzt eigentlich ganz gut. Vor der Weide verpassen die Wagen des Trecks die Einfahrt. Die Greenhorns müssen eine große Kehre fahren, nicht aber mit Rosi. Sie hat null Bock, bewegt sich keinen Schritt von der Stelle, bis ein Apfel als Leckerbissen hilft. Rosi, komm. Komm her. Komm. Rosi, ab. Hau hier mal hinten drauf. Hopp, Rosi, komm. Ja. Ja. Super. Ja, fein. Na also, der Weg auf die Weide ist frei. Denkste, es folgt unerwartet ein großes Malheur. Ein Planwagen erfordert mehr Geschick als ein PKW mit Servolenkung. Ja, wir haben die Pferdekoppel kurz verfehlt und mussten dann eine unmögliche Haarnadelkurve ansteuern. Da waren wir mit unserem Pferdekutschenwissen natürlich massiv überfordert gewesen, was sich dann auch in der Realität bewiesen hat. Also wir haben eine Zaunkoppel in den Wagen reingerammt und mussten dann doch telefonisch Hilfe anfordern. Der Schaden? Ein Loch in der Seitenwand, das aber glücklicherweise repariert werden kann. Morgen früh wird der Trek seinen Weg fortsetzen. Am Abend Romantik. Die Städter unterhalten sich am Lagerfeuer und träumen vom Wilden Westen. Meine Jungs zumindest sind sehr Karl-May-affin. Keno einfach liebt Winnetou und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, wie man früher durch die Lande gereist ist, mit Pferd, mit Planwagen, quasi lebt jetzt wie Winnetou. Ob die früher auch schon Gaskocher gehabt haben und elektrisches Licht, wenn es auch nur eine Birne ist, eine kleine, das wage ich zu bezweifeln. Und jemand, der einem das Bier kalt vorbeibringt. Den Branntwein haben wir ja dabei. Das Feuerwasser, ja. In der Nacht ziehen im Mondlicht dunkle Wolken auf. Über dem See entlädt sich ein heftiges Gewitter. Ja, also ich habe im Gewitter auf keinen Fall Angst. Ein bisschen eng schon, aber trotzdem ganz bequem. Also ich habe sehr gut geschlafen. Also die ersten 3-4 Stunden habe ich wirklich komaartig offensichtlich geschlafen, weil ich von dem Unwetter auch gar nichts mitbekommen habe. Und dann bin ich eigentlich halbstündig wach geworden, weil ich nicht mehr wusste, wie ich liegen sollte. Vor Rückenschmerzen. Dann erwachen Lebensgeister und Tatkraft. Frühstück im Planwagen, bei Selbstverpflegung mit Müsli oder Spiegeleiern, Zähneputzen elektrisch. Danach werden die Pferde eingespannt. Der kleine Trek setzt sich zu seiner zweiten Etappe in Bewegung. Eine Woche später treffe ich die Gruppe wieder. Ich fand es super, dass ich auf den Kutschbock sitzen durfte und dem Pferd zu sehen durfte, weil das war ja das erste Mal für mich. Die Pferde wollten halt nicht gut angespannt werden und der Michel, der war auch sehr, sehr stur. Also mal unabhängig davon, dass die Kinder einen internen Wettbewerb gemacht haben, wer gewinnt und die meisten Mückenstiche am Ende hat und Kilian mit über 100 Mückenstichen gewonnen hat, obwohl wir sie immer eingesprüht haben, waren es dann doch halt auch kleinere Wehwehchen. Also das Große war, dass mein Sohn eine nicht bekannte Wespenstichallergie hatte, sodass wir also tatsächlich, weil er da schwerstens reagiert hat mit einem Ausschlag am ganzen Körper und doch auch schnellen Puls und allem drum und dran, dann doch einen Rettungswagen gerufen haben, sodass er dann Cortison bekommen musste und Ähnliches. Er ist ja heute schon wieder gut drauf und wir konnten ihn mit dabei behalten. Also es war wirklich ein Riesenabenteuer und von daher 6 Tage reichen aber auch. Die Landschaft, die ist für mich eine Sensation. Ich finde die hier wunderschön. Das ist ein ganz, ganz, ganz, ganz tolles Stückchen Deutschland. Winnetou wäre sicher auch gern durch die Uckermark geritten. Ob er elektrische Zahnbürsten dabei hätte, wage ich zu bezweifeln. Das war Querfeldein, unsere bunte Reise durch die Bundesländer immer am letzten Werktag des Monats hier im Länderreport. Ich bin André Zante und träume mich jetzt noch ein wenig durch Brandenburg mit Martin Böttchers Titelmelodie für die Winnetou-Filme. Der Berliner Komponist ist vor kurzem 88 Jahre alt geworden. Das hier bleibt wohl für die Ewigkeit.